3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Ann-Sophie und Flo von Decay. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute mal wieder mit einer neuen Folge. Ein bisschen ist es her. Ich freue mich sehr. Wir sprechen heute mit dem Bund der Kommunistinnen. Das Thema der heutigen Folge soll die revolutionäre Stadtteilarbeit sein. Es ist ja so, dass seit einigen Jahren es da verschiedene Ansätze konkreter Arbeit vor Ort gibt, die jeweils in verschiedene revolutionäre Gesamtstrategien eingebettet sind. Das ist relativ populär. Es gibt allerdings erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Konzepten und heute besprechen wir den Ansatz vom BDK. Das Ganze fällt auch, ja, auch durchaus auch unter das Stichwort Gegenmacht. Vielleicht sagen unsere Gäste gleich nochmal was dazu. Zunächst begrüße ich die beiden aber. Ich sage Hallo zu Nadja und Lukas. Moin. Guten Tag. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Und ich begrüße natürlich auch meine Genossin Ann-Sophie. Schön, dass du auch dabei bist. Hallo. Und was heißt hier, du bist dabei? Es war sogar deine Idee, glaube ich, diese Folge zu machen. Genau, und ich würde auch gleich mal an dich übergeben. Ja, schön, dass ihr da seid, auch von mir. Ich freue mich sehr. Vielleicht könnt ihr euch zu Beginn noch mal kurz vorstellen, also dass ihr noch mal was zum BDK erzählt und warum ihr eigentlich revolutionäre Stadtteilarbeit macht. Ja, gerne. Also vorab, ich bin Lukas vom Bund der Kommunistinnen. Und ich bin Nadja, ich bin auch vom Bund der Kommunistinnen und arbeite auch im Stadtteilkomitee Lichtenberg. Genau, wir arbeiten so seit über 4 Jahren oder rund 4 Jahren, boah, ich habe die Timeline gar nicht im Kopf, über 4 Jahren auf jeden Fall in Berlin. Genau, und wir arbeiten in Stadtteilläden in Berlin. Wir haben 3 Stadtteilkomitees. Wir haben Läden im Wedding, in Neukölln und in Lichtenberg. Und wir machen aber auch nicht nur Stadtteilarbeit, auch wenn das jetzt das Thema dieser Folge sein wird. Wir machen auch Jugendarbeit und sind auch an Arbeitskämpfen beteiligt. Genau, ich glaube, man muss vielleicht so, wenn wir über uns sprechen, also man kann nicht über uns sprechen, ohne das historisch einzuordnen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass weder das Konzept revolutionäre Stadtteilarbeit noch das, was wir machen, einfach eine geile Idee war, die wir irgendwie mal so hatten. Und das hat natürlich alles seine Geschichte. Und es war auch im Übrigen sozusagen was aus der Geschichte geboren ist, ne? Genau, also damit ist gemeint, dass wir aus einer Art Diskussionsprozess entstanden sind. Viele von uns waren vorher anderweitig organisiert, postautonom, autonom, sozialistisch, migrantisch, haben viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Aber wir haben auch gemeinsam gesehen, dass es noch unausgeschöpftes Potenzial gibt, aber auch einfach Grenzen der Arbeit. Ich würde sogar nicht nur sagen, unausgeschöpftes Potenzial, sondern ganz im Gegenteil. Also auch so Leute, die einen höheren Anspruch entwickelt haben, saßen dann in postautonomen Gruppen und sind vor allem an die Grenzen gestoßen von dem, was möglich ist in dem Zustand von linksradikaler Bewegung oder Szene eigentlich, wie man sie vorgefunden hat, würde ich sagen. Genau. Und Probleme, um das einmal konkret zu benennen, waren zum Beispiel, dass es eigentlich nicht so richtig einen ideologischen Konsens gab. Also in diesen Gruppen saßen die unterschiedlichsten Leute zusammen und haben dann manchmal Themen auch 30 Mal neu diskutiert, wenn man irgendwie was Neues gemacht hat. Also das wäre zum Beispiel ein Problem. Aber zugleich auch war es so, dass die Gruppen auch, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Nachbarschaftsarbeit reden, auch sehr territorial begrenzt waren. Also man irgendwie sehr lokal was gemacht hat und irgendwie nicht über den Tellerrand hinaus gucken konnte. Ich meine, es gab in Berlin auch schon, also mit der radikalen Linken Berlin, von da führen auch relativ so direkte, jetzt nicht, die sollte man nicht über, also nicht überschätzen, nicht überbewerten, aber es führen Traditionslinien von dort zu uns in die Organisation. Und die hatten auch schon 3 Kiezkommunen, hieß das damals, in einer Organisation vereint quasi. Und auch die Wörter Gegenmacht und so die Orientierung auf Stadtteilarbeit, so ein bisschen vor dem Hintergrund der Diagnose, wir haben uns ans linke Bewegung und dann in die Szene verrannt, haben uns von der Gesellschaft, von der Klasse isoliert, bedienen auch eigentlich nur noch uns selber. Die Einsicht kam schon damals, die haben auch andere gemacht in der Zeit. Es gab zum Beispiel die FTsen aus Bremen, die wurden damals vor rund 10 Jahren sehr viel diskutiert. Die Radikale Linke Berlin hat dann die Kiezkommunen gegründet in 3 Kiezen und dann ist man aber auch sehr schnell darauf gestoßen, so Okay, ziehen wir hier an einem Strang? Wir haben überhaupt nicht die gleichen Vorstellungen, was wir hier tun. Genau, und so dieses Konzept der Kiezkommunen, das war eigentlich auch nicht so super klar. Also das Kommune ist ja schon ein großes Wort. Und man dachte dann so, naja, irgendwie drei, fünf Nachbarn haben sich zusammengesetzt und haben einmal über ein Thema geredet und das ist jetzt direkt eine Kommune. Wir wissen aber jetzt, wie wir heißen, Stadtteilkomitees, wir sind sozusagen nochmal einen Schritt zurückgegangen und haben gesagt, das, was wir damals oder das, was damals gemacht wurde, kann man eigentlich noch nicht als das bezeichnen, sondern wir müssen das erstmal wieder neu aufbauen. Aber vielleicht, um so einen Strich drunter zu ziehen, ich würde sagen, der Bund der Kommunistinnen und das, was wir in der Stadtteilarbeit machen, aber auch das, was wir in den anderen Bereichen von Arbeit machen, wo wir in anderen Sektoren gesellschaftlichen Lebens versuchen, Gegenmacht aufzubauen, das ist eine Selbstkritik als Linksradikale. Also wir wollen auch nicht von außen herziehen über die linksradikale Bewegung der Zeit. Wir waren Teil davon. Wir haben die Probleme erkannt und wir haben uns überlegt, okay, dann müssen wir was daran ändern. Damit waren wir in der Zeit bei weitem nicht die Einzigen. Also ich glaube, bundesweit, du hast es auch schon in der Anmoderation angesprochen, gibt es viele, die in so eine Richtung gegangen sind, die sich umorientiert haben, gesagt haben, man muss zurück zur Klasse, in die Lebensrealitäten, man muss da anfangen, wo man den Kontakt verloren hat. Genau. Und so ein bisschen der Kernbegriff, um den wir hier schon ein bisschen herumgehen, ist ja Gegenmacht. Das ist ja auch zu Beginn schon gefallen. Und das war so das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Das wollen wir aufbauen. Und wir haben begonnen mit den Stadtteilkomitees. Man muss aber zu Beginn sagen, dass es nie gedacht war, das nur territorial aufzubauen und nur in den Stadtteil zu machen, sondern es war eigentlich schon von Anfang an breiter angelegt. Wir haben sozusagen nur aus taktischen Gründen damit begonnen, das in den Stadtteil zu machen, da man zum Beispiel dadurch auch einfach mal einen Laden hat. Man muss sich nicht irgendwie jedes Mal Sorgen machen, hey, wir wollen eine Veranstaltung machen, wo machen wir das? Wir wollen uns treffen und so weiter und so fort. Wir haben zum Beispiel jetzt ja auch andere Strukturen. Wir haben eine Jugendorganisation, die ist sehr explizit kommunistisch. Das trägt so ein bisschen dem Rechnung, dass junge Leute einfach, also da ist das Feuer und da soll man dem auch nicht im Weg stehen, dass die sozusagen das sozusagen sehr viel ernster und direkter und expliziter angehen wollen. Es gibt die Initiative Kämpfende ArbeiterInnen und die profitieren davon, also nicht nur, wenn wir Veranstaltungen machen wollen, ne, oder die SDKs Veranstaltungen machen wollen, sondern wenn die Initiative Kämpfende ArbeiterInnen, zum Beispiel die Streikenden aus den Berliner Kindertagesstätten unterstützen wollen oder so lokale Streikkomitees machen wollen, dann haben die einen Laden im Wedding, dann können sie die Weddinger da versammeln, dann haben sie in Lichtenberg die Möglichkeit, OstberlinerInnen zu versammeln und in Neukölln auch. Dann ist man schon sozusagen, hat man die Struktur geschaffen, die Infrastruktur, die dann wieder anders nutzbar ist. Genau, und ich glaube, es sind nicht nur die Infrastruktur an sich, also dass ein Laden irgendwo zugänglich ist, sondern auch die Angebote, die wir in den Läden schaffen. Also wenn wir einen Kiezkochen haben, dann kann man auch sagen, okay, wenn die Leute streiken, dann bekochen wir die einfach, weil wir haben diese Struktur im Stadtteilkomitee. So, ich weiß nicht, das war jetzt schon Oder ich habe schon teilweise ganz ins guten Einblick Gebiet bekommen. rein. Ja, ich habe schon ganz guten Ja. Einblick bekommen. Ich habe vielleicht eine Nachfrage. Also ich habe das jetzt ja schon ausführlich geschildert und auch ein bisschen so die Geschichte. Ich glaube, es ist wichtig, das aus der Geschichte heraus auch zu verstehen. Sehr interessant. Nun ist es so, ich höre dieses, wir müssen raus aus der Szene und zurück in die Klasse, wahrscheinlich schon so seit 10 Jahren, vielleicht sogar schon seit 15. Und würde sogar sagen, diejenigen, die das sagen, die gehören zu den besten Kräften. Das wäre jetzt eine Bewertung von mir, also die das immerhin schon mal so analysiert haben. Und es wird ja auch so ein bisschen mantraartig wiederholt. Und es ist aber gar nicht so leicht, das dann in die Praxis umzusetzen. Und das ist auch gar nicht unbedingt immer nur die Schuld der Kräfte, die das versuchen, weil es auch einfach ein paar objektive Schwierigkeiten gibt. Was wir ja auch kennen, sind, also mittlerweile aus verschiedenen Strömungen, ich habe schon angedeutet, zahlreiche kommunistische Gruppen, die verschiedene Zentren aufmachen mit ähnlichen Ansprüchen, vielleicht auch mit etwas anderen Konzepten. Die dann aber, wenn man dort ist, abgesehen von einem Radical Chic und so ein paar Alibi-Veranstaltungen, sich nicht wirklich von diesen linken Wohnzimmern unterscheiden. Also vielleicht wisst ihr, was ich meine. Also es ist dann doch wieder sehr szenisch wird. Wie ist das denn da bei euch? Also wie unterscheidet sich eure Arbeit vor Ort? Da meine ich jetzt ganz konkret auch die Läden. Ich habe gesagt, das ist nicht alles, aber es ist ein Teil der Arbeit. Wie unterscheiden sie sich von diesen linken Wohnzimmern, wie ich sie nenne? Also ich glaube, der Hauptpunkt dieser Unterscheidung ist die Zugänglichkeit, die man versucht zu vermitteln und dass man nicht nur dadurch, dass irgendwie jetzt ein Porträt von RevolutionärInnen sozusagen dieses Linkssein vermittelt, sondern dass man auch versucht, so eine kollektive Kultur aufzubauen. Also wenn jetzt, banales Beispiel, ein Nachbar irgendwie vorbeigeht, dass man grüßt, dass jemand, wenn jemand in den Laden neu reinkommt, dass man dann nicht irgendwie erstmal beschäftigt ist hinterm Tresen, sondern die Person direkt mitnimmt und versucht aufzunehmen und zu sagen, hey, wie bist du auf den Laden gekommen? Cool, dass du vorbeigekommen bist. Genau. Ich glaube, also genau, ich weiß jetzt nicht, ob wir über Inneneinrichtungen sprechen müssen. Ja, müssen wir Ist es, glaube nicht. ich, so ein bisschen die Zielsetzung, ne? Also wenn man die Zielsetzung, das soll anschlussfähig sein für eine breite Bevölkerung, für den ganz normalen Arbeiter, die ganz normale Angestellte, wie auch immer. Für diejenigen, die mit politischen Räumen noch überhaupt nicht in Kontakt gekommen sind oder nicht besonders oder sich vielleicht auch von anderen abgeschreckt gefühlt haben. So, und den Zweck, diesen Inhalt, dem muss man eine Form geben. Das würde ich jetzt gar nicht so vorzeichnen, wie das genau zu sein hat. Und ich glaube, das ist zum Beispiel, das ist in Lichtenberg ganz anders, als es in Ja. Neukölln ist oder als es im Wedding stattfindet. Aber in all dem, du hast es schon richtig angesprochen, Nadja, da steckt halt auch, oder dem liegt, der Art und Weise, wie man das macht, liegt ein anderer Politikbegriff zugrunde als so ein oberflächlicher, so ein plakativer. Dass Politik immer nur das ist, was wirklich ein Thema behandelt, was auch irgendwie sich in Parolen verpacken lässt oder nur dann ist etwas politisch, wenn ich einen marxistischen Begriff oder eine linksradikale Phrase raufkleben kann. Im Leben der Klassengeschwister ist alles politisch. Und deswegen auch die Art und Weise zu leben, die Art und Weise miteinander umzugehen und auch all die ganzen alltäglichen Probleme, die einen so umtreiben. Und ich glaube, sich das bewusst zu machen, ist eine gute Voraussetzung, um gute Formen zu finden, das rüberzubringen. Ein Rezept könnten wir jetzt aber wirklich bei weitem auch nicht anbieten. Und vielleicht auch zu diesem Punkt Rezept. Und wie du ja auch schon erwähnt hast, sind die Läden auch alle unterschiedlich. Man muss da auch einfach mit einer gewissen Offenheit rangehen. Also manchmal setzt man sich hin und denkt sich so, wir haben jetzt das perfekte Konzept erarbeitet, wie wir jetzt die Alleinerziehenden im Kiez abholen können. Und dann kommen vielleicht die Leute und sagen, hey, wir brauchen eigentlich irgendwie total was anderes. Und dann muss man offen dafür sein und sagen, okay, dann machen wir es so. Also zum Beispiel in Lichtenberg. Wir haben Familiencafé aufgebaut und haben das immer samstags gemacht. Und dann in den Sommerferien haben wir so überlegt, vielleicht machen wir es auch mal unter der Woche. Und dann haben wir herausgefunden, dass eigentlich das viel nützlicher ist für die Leute im Kiez. Und dann muss man das auch so annehmen und flexibel sein, auch in Momenten. Okay. Was ich auch gelesen habe, ist, dass ihr Haustürgespräche auf dem Kiez durchgeführt habt. Ich weiß jetzt nicht wo oder ob das alle gemacht haben von euch. Das ist was, was mich auch ein bisschen erinnert hat an die Linkspartei, also diese Ines-Schwertner-Welle, wobei die das, glaube ich, eher so eingebettet haben in so einem Wahlkampf. Wahrscheinlich unterscheidet sich das bei euch nochmal ein bisschen von solchen Ansätzen. Wie kann man sich das denn konkret vorstellen? Könnt ihr vielleicht berichten, welchen Effekt hat sowas? Ist das was, was Anwohner auch anspricht, oder ist das eher was, was ja, Leute anspricht, die sowieso schon so, ich sag mal, angelinkst sind oder ja, generell offen sind für solche Ideen? Also ich würde sagen, dass unser Learning war, dass es besonders hilfreich ist, wenn diese Haustürgespräche themenspezifisch sind. Wir haben auch mal in Lichtenberg so eine Art so militante Untersuchung gemacht. Wir sind dann mit so Klemmbrettern durch die Straßen gelaufen und hatten so einen vorgefertigten Fragebogen, haben dann gefragt, ey, was braucht ihr im Kiez? Was geht ab? Und dann haben die Leute gesagt, ja, also wir würden gerne ein paar Parks und Fahrradwege haben. Und dann dachten wir so, naja, können wir jetzt leider gerade nicht leisten. Aber zum Beispiel im Wedding ist es so, dass die mitbekommen haben, dass in einem Haus in der Nähe es zu sehr hohen Nebenkostenabrechnungen kam. Und dann sind die zu dem Haus gegangen und haben einfach bei einem Mann nachgefragt, hey, war das bei euch auch so? Was denkt ihr darüber und wollt ihr was dagegen machen? Und dann wurde eine Mieterinnenversammlung in der Roten Ella durchgeführt, die vielleicht hätten die Nachbarn das auch gar nicht voneinander mitbekommen sonst. Ja, oder hätten halt gedacht, es ist mein persönliches Ja, Problem, ich genau. muss mich darum kümmern. Genau, der Grund, aber auch wie sie darauf gekommen sind, ist, einer der Nachbarn ist halt zur Mietrechtsberatung in die Rote Ella gegangen, hat sie individuell quasi an sein Problem rangemacht. Und das ist so, deswegen sind diese Beratungen auch manchmal sehr wertvoll, sind wertvoll deswegen, weil sie Leuten natürlich konkret Unterstützung liefern. Aber sie sind natürlich auch der Ort, wo man mal was erfährt, was geht hinter den, in dem Fall, Fassaden ab. Und dann kann man sagen, ey, das ist wahrscheinlich, hast nicht nur du abzockerische Nebenkostenabrechnungen, sondern das werden alle in deinem Haus haben und dann kann man dem näher kommen. Ich habe ein anderes Beispiel aus dem Wedding auch noch, was jetzt gerade aktuell läuft. Es gibt eine Fabrik Pierburg AG, ist bisher ein Zulieferer der Automobilindustrie. Die sitzen im Wedding am Humboldthain, glaube ich, also wirklich mitten in der Innenstadt, produzieren bisher für, ich glaube, VW. Nee, Keine ja, Ahnung, ja. so. Und jetzt wo sozusagen die Wirtschaft nur noch damit gerettet werden kann, dass wir uns für den Krieg rüsten, sind auch die umgestiegen und wollen jetzt Zulieferer für Rheinmetall werden und wollen Munition im Wedding bauen. So, also auch andere Genossinnen, Hände weg vom Wedding zum Beispiel, übrigens auch Stadtteilarbeit seit einer ähnlichen Zeitspanne schon und ein bisschen im anderen Teil des Weddings, aber tatsächlich auch sehr beeindruckend. Unser Stadtteilkomitee haben gesagt, okay, das findet in unserem Kiez statt, dann können wir mit den Nachbarinnen auch darüber sprechen. Und es funktioniert sehr gut, dass sie zu Nachbarinnen hingehen, überall im Wedding klingeln, sagen, hey, das und das, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es wird eine Waffen, also es soll Munition in unserem Kiez hergestellt werden, die anderswo töten soll. Wir finden das schlecht. Was hältst du davon? Und es ist nicht nur dieses, okay, wir informieren jetzt darüber, sondern also es gibt auch so eine Wimpelkampagne, dass die NachbarInnen sozusagen wie so kleine Wimpeln aus ihren Fenstern hängen und sich halt gegen diese Waffenfabrik positionieren. Genau, oder Plakate oder halt kommen zum offenen Kiez-Treffen. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, einmal Monat sonntags oder so. Cool. Genau, das heißt, Leute da ansprechen, wo es um was geht, worüber man vielleicht auch reden könnte. Und eben, ich glaube, was uns auch unterscheidet von der Linkspartei, ist nicht, wir wollen gewählt worden werden und sozusagen wollen die Stimmen haben, sondern wir wollen tatsächlich mit den Leuten was machen. Die Perspektive des Kapitals kommt in den Medien oft genug vor. Wir brauchen unsere eigene Stimme. Die Kommunistenkneipe ist unabhängig, aber dafür brauchen wir eure Unterstützung. Liken, teilen, spenden. Alle Infos dazu gibt es in der Infobox. Gemeinsam schaffen wir eine Gegenmacht von unten. Ja, ihr habt ja gerade schon angesprochen, dass ihr Mietrechtsberatung anbietet und ich habe auch gelesen, ihr habt Sprachcafés und allgemein Sozialsprechstunde. Und jetzt könnte man ja auch sagen, ey, das machen halt auch staatliche oder kirchliche Träger oder irgendwelche Vereine und die sind euch ja finanziell und personell weit überlegen. Ja, da könnte man sich ja überlegen, warum macht ihr das überhaupt? Also man könnte ja auch einfach sagen, okay, wir überlassen das jetzt denen, sollen die doch die Klasse ins System integrieren und wir machen was anderes. Ja, ich denke, du hast schon das richtige Stichwort gesagt, und zwar ins System integrieren. Das ist natürlich nicht unser Ziel, sondern eher aufzuzeigen, was falsch im System ist. Und deswegen ist unser Anspruch auch nicht, dass wir jetzt sagen, ey, irgendwie, die Nachbarn haben jetzt bestimmte Bedürfnisse, die wir jetzt erfüllen. Also wir sind jetzt die netten Kommunisten von nebenan, wir kochen für die Nachbarn, dann machen wir den Papierkram, dann kommen die nach Hause, wir putzen nochmal ihre Schuhe, sondern nein, wir wollen die Nachbarn sozusagen dazu ermutigen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, sozusagen, und sich zu ermächtigen und sich gemeinsam zu organisieren und eben nicht, so wie das System es vorgibt, individuell und individualisiert zu Genau, sein. das ist natürlich so ein bisschen die größere Vision dahinter, ne? Ganz Ja. im Konkreten muss man natürlich den Weg finden, das gut umzusetzen. Weil wenn du dann nur dich da hinsetzt und den Vortrag hältst, warum das jetzt irgendwie, warum scherst du dich nur um dein Ja. Pipapo-Problem und kämpf doch mal jetzt für die Revolution, weil in diesen Verhältnissen bist du eh nicht glücklich, dann werden die natürlich schreiend wegrennen und werden sagen, geht nicht zu den Freaks da hinten. Das heißt, es ist sozusagen die Art und Weise, das umzusetzen, ist natürlich trotzdem schwieriges Ding. Ich würde trotzdem der Genossin voll und ganz zustimmen, die Unterscheidung zwischen uns und Sozialarbeit, die vom Quartiersmanagement oder von irgendwelchen Trägern oder, keine Ahnung, Caritas angeboten wird, ist natürlich die Intention. Also was wollen wir damit? Wir wollen, klar, wir helfen. Und zum einen, unsere Klassengeschwister brauchen das ganz konkret. Das sind überlebenswichtige Dinge teilweise. Aber wir wollen natürlich auch vermitteln, hey, wir kümmern uns um euch, weil uns eine kollektive Kultur am Herzen liegt. Und deswegen muss das mit anderen Sachen verbunden sein. Du kannst nicht nur Beratung machen, dann denken danach, also du wirst damit nicht sozusagen das System aus den Angeln heben, dass du die Leute beraten hast, die in Mietrecht leben. Aber wenn das eingeebnet ist in eine kollektive Kultur, die du in diesem Stadtteilladen und in dem Komitee pflegst. Und im Übrigen, wenn du das verbindest, auch mit einer kämpferischen Wirksamkeit im Kiez, dann hat das eine wechselseitige Beziehung, die sehr wichtig ist. Ich glaube, nur an der Stelle müssen wir sagen, da ist vielleicht noch ein bisschen unser Manko, also tatsächlich die Wirkmacht, aber wenn auch nur in kleinen Fragen in unseren Kiezen, das ist der Weg, auf dem wir, also es ist ein Ziel, auf das wir hinarbeiten, aber da wollen wir uns nicht auf die Schulter klopfen. Ich glaube, da haben wir noch viel, vielleicht auch von anderen zu lernen. Ja, definitiv. Also einfach dieses konkrete Kämpfe, kämpfen und angehen. Das ist auf Ja. jeden Fall noch ein Punkt, wo wir Luft nach oben haben. Und ist es schon mal passiert, dass aus so einem sozialen Angebot dann auch politische Organisierung entstanden ist? Also, dass dann ja vielleicht jemand im Stadtteilkomitee mitmacht oder sogar zum BDK geht? Ja, es ist ein schleichendes Ding, ne? Also ich meine, Leute kommen meistens nicht nur zu einer Sache, dann kommen sie auch zum nächsten. Und irgendwann weiß ich gar nicht mehr, wo waren sie eigentlich zuerst da. Also ohne Frage haben wir sehr viel nach drin. Oder manche schauen dann auch Monate nicht vorbei und dann, aber immer wenn sie vorbeigehen, grüßen sie, schütteln drei Hände, nennen den und den beim Vornamen. Oder bringen ihr Geschirr mit, ihr altes, weil sie glauben, das kann man im Laden bestimmt noch gebrauchen. Wir haben sehr viel davon. Mehr als wir gebrauchen können. Ist natürlich lustig. Sehr schön. Genau, also es ist so, das Ding, also es ist natürlich unser Anspruch, so viele Leute wie möglich in die Stadtteilkomitees zu bekommen. Aber wir sind auch vollkommen in Ordnung damit, wenn Leute sagen, sie kommen mal beim Sprachencafé vorbei oder sie bringen mal einen Kuchen zum Familiencafé mit. Und das ist halt auch unser Anliegen, dass wir nicht von jedem wollen, okay, jetzt haben wir unser 10-Punkte-Programm und nachdem du einmal ins Café Vostok gekommen bist, bist du direkt Kommunistin und in einer Woche bist du dann im Stadtteilkomitee und dann irgendwann sozusagen. Ja, natürlich So. wünschen wir uns das schon, Wir ne? wünschen Wäre uns das schon schon, schön. aber wir bemühen uns darin, sozusagen unterschiedliche Möglichkeiten der Teilnahme zu erschaffen. Und das durchzuziehen ist auch einfach extrem anstrengend. Weil man selber ist zur politischen, also man hat eine politische Weltanschauung entwickelt. Man ist sich der Notwendigkeit von einem großen Umsturz der Verhältnisse bewusst geworden. Man gibt ja auch sehr viel in seinem Leben. Also es ist auch eine Art von, man richtet seine Lebensführung immer mehr darauf aus. Und dann muss man sich aber dazu zwingen, das Ganze als einen Marathon zu betrachten. Das ist extrem, also es tut schon auch manchmal weh, wenn man denkt, da draußen, gerade jetzt, bewegt sich die Welt, die dreht sich dreimal so schnell als vor 10 Jahren, 15 Jahren oder so. Und trotzdem ist es aber wichtig, weil ohne die Voraussetzung, das Vertrauen, das wir in der Bevölkerung genießen, und das hatte die Bewegung schon mal sehr viel mehr, aber das ist verloren gegangen, es wurde vernichtet, es wurde zerschlagen. Und auch durch eigene Fehler der Bewegung hat man das verloren. Das müssen wir halt wiederherstellen. Und wenn wir in 2 Jahren da rausgehen und so und so viele 100 Leute sagen, die Linken und die Kommunisten sind gar nicht so eine Spinner, wie ich dachte, die haben mir geholfen und die haben hier und da mal für mich eingestanden und ich kenne ein paar von denen persönlich und die sind korrekt. Dann haben wir sehr viel mehr gewonnen, als wir mit zwei, drei Kampagnen gemacht haben, wo halt sozusagen ein paar immer gleich kommen. Und was ich Also. mir auch noch vorstellen könnte, ist, dass ihr ja dann auch im Kiez verankert und akzeptiert seid. Das ist ja schon auch ein Schutz gegen Repression, falls da mal was kommen sollte, ne? In der Nachbarschaft Ja, quasi beliebt zu sicherlich. sein. Ja, oder ob denn Leute überhaupt mal den Begriff Kommunismus oder das sind Kommunisten mit etwas Positivem verbinden und nicht nur explizit aus irgendwelchen komischen Dokus kennen oder irgendwelchen Kalten Kriegs-Horrorgeschichten, also neue, konkrete Erfahrungen vor Ort, die man mit etwas Angenehmem verbindet, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, ne? An der Frage, wo es Auf dann jeden auch Fall. mal konkret politisch wird. Also nicht, dass das andere nicht politisch wäre, aber vielleicht um Inhalte geht oder um ganz konkrete Kämpfe. Und ich glaube, eine Sache, die dabei wichtig ist, ist, das sollte nicht dazu verfallen, dass man anfängt, die eigene Klasse zu unterschätzen und für dumm zu halten. Na, also ich glaube, es gibt sowas nicht. Es ist oft so, das Gerede von, wie erreichen wir unpolitische Menschen. Das ist schon Bullshit. Es gibt keine unpolitischen Menschen im eigentlichen Sinne. Also vollkommen unpolitisch ist keiner. Vielleicht sind viele, haben kein zusammenhängendes ideologisches Bewusstsein politisch oder sind sich ihrer eigenen politischen Haltung nicht bewusst. Teilweise sind die auch sehr wahllos zusammengewürfelt oder so. Aber da ist ja schon auch, du findest sehr viel vor und wenn du mit Leuten ins Gespräch kommst, dann unter der Oberfläche haben die natürlich Meinungen und Überzeugungen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man in diesem Gespräch rausfindet, die haben teilweise geteilte Überzeugungen mit uns Kommunistinnen. Das hätten die vorher vielleicht nie gedacht. Und dann so, man begreift, man kommt sich auf der menschlichen Ebene so nah, dass man begreift, dass man da an einer Sache ziehen könnte gemeinsam. Ja, und bei vielen ist auch, oder ich würde sagen, bei den meisten, ist schon so ein Gefühl dafür da, dass irgendwas nicht stimmt, also dass Ungerechtigkeiten einfach bestehen. Und das ist immer ein guter Punkt, an dem man ansetzen kann und mit dem man immer weiterarbeiten kann. Absolut. Solidarische Werbung. Die Tageszeitung Junge Welt hat ein sommerliches Angebot für euch. 3 Monate Online-Lesen für nur 18 Euro. Damit seid ihr täglich bestens versorgt mit marxistisch orientierter Lektüre für die Liegewiese im Freibad oder das Eiscafé um die Ecke. Das Beste, das Aktionsabo endet automatisch. Keine Abofalle, kein Stress. Ihr erhaltet vollen Zugriff auf alle Artikel auf jungewelt.de ab Erscheinungstag sowie auf das Archiv bis zurück ins Jahr 1997. Außerdem könnt ihr die Junge Welt App nutzen. Ladet die aktuelle Ausgabe bequem herunter und liest sie offline, wann und wo ihr wollt. Ja, da würde ich vielleicht nochmal nachhaken. Also ich kann mir das relativ gut vorstellen, auch bei konkreten sozialen Themen vor Ort. Also ich habe gerade Mieter erwähnt zum Beispiel oder Dinge, die Kiez nicht funktionieren oder Probleme, von denen kollektiv fast alle betroffen sind, wie Preise zum Beispiel oder bestimmte Dinge, wo man einfach mal Unterstützung braucht. Meine Frage wäre eigentlich gewesen, wie ist es eigentlich mit den größeren Themen? Und habt ihr ein Beispiel schon genannt, das mit Rheinmetall, dass es durchaus Resonanzen gibt. Aber was ist eigentlich mit anderen Erfahrungen? Weil es gibt ja schon auch noch Antikommunismus. Ja, ob der jetzt in der Arbeiterklasse am stärksten ist, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, teilweise gibt es da andere Klassen, die da der größere Träger davon sind. Aber es gibt ihn auch in der Arbeiterklasse. Und wie ist es eigentlich, wenn es um die großen Fragen geht? Also Sozialismus, Ausbeutung, ihr verleugnet euch ja nicht. Ne? Also wenn es mal zu tieferen Gesprächen kommt, kommen die Leute damit überhaupt richtig in Kontakt? Und wenn, welche Erfahrungen sammelt ihr da? Das würde mich mal interessieren. Also so ein realistischer Blick darauf. Also ich würde eigentlich sagen, dass die Erfahrungen, die ich bis jetzt damit gemacht habe, eigentlich alle sehr positiv waren. Also ich habe ja schon das angesprochen, dieses Gefühl von Ungerechtigkeit, was besteht. Und dass, wenn man irgendwie tiefer ins Gespräch geht, viele Leute ja schon Berührungspunkte damit hatten und so diese Punkte Ausbeutung, Sozialismus. Und ich denke vor allem auch, wenn wir über Lichtenberg reden, halt ein Ostberliner Kiez, schon eigene Geschichten damit haben und das damit verbinden. Und auch so in der Gesprächen ist es jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit rumnavigiert und dann versucht, nicht über Sozialismus zu reden, sondern ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Nachbarn von selber auch darüber sprechen wollen und nicht nur irgendwie die interessiert, sozusagen, auch wenn es sehr stark akute Probleme sind, so wie meine Nebenkostenabrechnung, sondern auch das politische Weltgeschehen in allen eigentlich brodelt. Und wie Lukas ja auch schon meinte, die Welt dreht sich gerade sehr schnell und es belastet auch schon sehr viele. Ja, aber ich glaube, man muss ja auch nicht, es ist ja nicht immer bei allem nötig, 10-mal Kommunistin oder Kommunismus zu sagen und all die marxistischen Begriffe zu droppen. Das macht man meistens wahrscheinlich eher für sich selber, um sich selber sozusagen auch sagen zu können, ja, ich bin ja auch richtiger Kommunist, ich habe heute wieder die Arbeiterklasse und alles gesagt. Andererseits sollte man aber auch nicht da irgendwie drum rumtanzen oder so, als wäre das sozusagen ein Vorwurf an sich selber, den man nicht bekennen möchte. Man kann auch, und ich glaube, das ist auch, die Reaktion zeigen auch, wenn man einfach klar sagt, ja, wir sind ja auch Kommunisten. Und dieses vielleicht vorher nicht wussten Leute, dass sie dann sagen, ach so, ihr seid Kommunisten, na gut, okay. Aber ihr seid ja auch irgendwie korrekt und bisher hatten wir ja irgendwie nur gute Erfahrungen miteinander. Ja. Man kann das alles auch relativ gut so brechen. Ich glaube, eine andere Sache ist auch große Themen zum Beispiel. Neukölln, sehr viel Palästina-Solidarität im Kiez, sehr viele Leute, die vielleicht selber Familie dort haben oder eine Fluchtvergangenheit von dort. Das Thema ist dort zum Beispiel in der Stadtteilarbeit auch sehr groß, ist zwar ein weltpolitisches Thema, aber andererseits ist es auch was ganz konkret vor Ort relevant ist. Und wenn du durch die, zumindest die Emserstraße läufst, gibt es nicht wenige Leute, die sagen, ah, ihr seid die von der Ledikul. Ja. Da gibt es so eine Bande kleine Kids, die kommen immer vorbei und fragen, habt ihr wieder Sticker? Weil wir so Free Palestine Sticker in Neukölln haben, die sehr gut aussehen und die nehmen die händeweise mit und die landen überall. Und ich glaube, was man da auch, so das Konzert zum Beispiel. Ja. Wir hatten vor einem Jahr. Das war ziemlich genau vor einem Jahr sogar. Ich glaube, dass es heute vor einem Jahr war. Nee, das war am 13. Ja. Aber ja. Also das war vor einem Jahr. Zumindest ein großes Konzert auf der Thomashöhe in Neukölln veranstaltet. Das ist relativ nah an unserem Stadtteilladen in Neukölln dran. Und haben es da geschafft. Also ich glaube, das war das erste Konzert in einem großen Format, was so sich dem Thema der Solidarität mit Palästina gewidmet hat. Vorher gab es eine krasse irgendwie so Angst innerhalb der Musikindustrie. Ich glaube, auch Künstlerinnen, die sozusagen laut werden wollten, wurden auf jeden Fall von oben irgendwie gestoppt. Wir haben es geschafft, da Größen wie Paschanim, Gringo, Hasanka, das sind so Neuköllner zum Beispiel auch Größen, die AOB-Truppe, die sind aus Südneukölln, glaube ich. Und bestimmt vergessen wir jetzt irgendeinen großen Namen, was auch wild ist. Simba. So, wir haben es geschafft, dass die halt da auf der Bühne stehen, dass da 5000 Jugendliche stehen Und die treten auf von einem Transparent, auf dem ganz groß unter anderem Kommunismus draufsteht. Ja. So, aber die wissen, die haben uns danach alle gedankt, cool, dass ihr das macht, dass wir hier mal die Bühne hatten, sozusagen laut zu sein. Und die Leute in der Gegend danach, wenn man denen gesagt hat, wir sind die vom Konzert, oder die haben selber gecheckt, das sind die Ja. von der Lilly unter anderem, dann ist sozusagen dann eine Respektsebene, die man sich gegenseitig, also miteinander erarbeitet hat, auf der man sich gut begegnen kann. Dann ist denen egal, wofür wir stehen, die wissen, oder was da im Namen steht, die wissen, wofür wir stehen. Und das ist wichtig. Sehr schön. Ja, krass. Also, ihr habt auch drei Projekte und wie ihr vorhin schon erzählt habt, auch echt eine Zeit vorgestern. Also, ihr habt den Neukölln Stadtteilladen, Wedding und Lichtenberg. Und wenn man jetzt an so Reflexion denkt, was würdet ihr sagen? Was waren denn wichtige Fehler, die ihr gemacht habt, aus denen auch, also aus denen ihr gelernt habt und aus denen auch Leute hören können, die jetzt vielleicht zuhören und Bock auf einen eigenen Stadtteilladen haben oder vielleicht auch schon revolutionäre Stadtteilarbeit in einer anderen Stadt machen? Also, ich glaube, ein Punkt, der uns vielleicht auch erst so im letzten oder letzten paar Jahren bewusst geworden ist, ist, dass die Stadtteilarbeit, die Stadtteilkomitees sind nicht nur einfach nur die Läden. Am Anfang war es halt so, man hat diese Läden aufgebaut, das war ein großes Ding, man musste die renovieren, man musste die Öffnungszeiten erst, man brauchte erstmal genug Leute, um zu sagen, okay, wir haben irgendwie 2, 3 Tage die Woche offen. Und eine Zeit lang hat man sich dann auch ein bisschen zu sehr darauf fokussiert. Aber die Idee ist ja nicht, es soll ja nicht der Weitling-Straßenladen sein oder der Puttmann-Straßenladen, sondern für den Stadtteil da sein. Und deswegen sind wir auch in der letzten Zeit, zum Beispiel auch mit diesem großen Konzert, was wir in Neukölln gemacht haben, haben wir versucht, mehr aus den Läden herauszukommen und nicht nur zu warten, sozusagen, bis alle NachbarInnen vorbeikommen, sondern auch mal irgendwo an einem Platz einen Infostand zu machen oder eine Plakataktion im Kiez zu machen, einen Kiezspaziergang, so Gedenkspaziergänge. Und da haben wir eigentlich auch recht gute Erfahrungen damit gemacht. Und das sollte man auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Ich meine natürlich, wenn man jetzt frisch anfängt, kann sie ja Ja. alles auf einmal machen. Nee. Das heißt, wenn jetzt irgendwo anders man mit so einem Projekt anfängt, es wird sehr viel Energie erstmal in den Laden fließen. Und das war bei uns auch aus einfach praktischen Gründen auf jeden Fall so. Aber man muss sich von Anfang an bewusst machen, das, was wir machen, wird nicht sein, kommt alle in unseren Laden und wir sind nur hier, sondern, ne, wie du schon gesagt Ja. hast, es geht sozusagen um den Kampf im Stadtteil und der Laden ist ein guter Stützpunkt dafür. Und ein anderer Punkt ist auch, ich habe erwähnt, es hat Jahre gedauert, bis wir sozusagen sicher aus dem Laden heraustreten konnten, bis wir das alles aufgebaut haben. Eine Lehre ist Geduld. Wir haben auch schon dieses Wort Marathon erwähnt. Manchmal, da macht man eine Veranstaltung und fragt sich so, ey, wir haben jetzt irgendwie 100 Flyer an Haustüren verklebt und es kommt irgendwie keiner, warum? Aber dann irgendwie ein Jahr später kommen Leute in den Laden und sagen, ey, so die letzten, ich wollte eigentlich schon seit 7 Monaten herkommen, weil ich so oft irgendwie Flyer hier kleben hatte, aber man kriegt das sozusagen gar nicht mit. Ja. Ich glaube, ein Teil von diesem Geduldding ist auch, man muss sich darauf einstellen, Kleinstarbeit zu machen teilweise und Sachen zu machen, indem man seinem Geltungsdrang, seinem persönlichen einfach nicht gerecht werden kann. Allen zu beweisen, was für eine krasse Kommunistin, was für ein krasser Kommunist man ist, weil man überall sozusagen die flammenden Reden hält. Das sind Zwiebeln schneiden. manchmal das ist das, es sind manchmal sehr langwierige Gespräche, es ist irgendwie, teilweise sind auch die Rückschläge, die man erleiden muss. Und dabei dann sozusagen danach nicht aufgeben, sondern überlegen, okay, was war das Problem, wir müssen was anders machen. Weil man fängt ja auch irgendwie einfach mit was an, wo die Traditionslinie ist abgerissen in unserer Linken. Und ich glaube, ich würde auch noch sagen, eine andere Sache, du kannst nicht nur deinen Geltungsdrang nicht befriedigen damit, dass du überall sozusagen dich auf den Podest stellst. Diese Arbeit, die du da vielleicht reinstecken würdest, überall als der, ne, so wahrgenommen zu werden, die muss eher da reinfließen, dass du der krasseste, in Anführungszeichen, Kommunist wirst, insofern, als dass es tatsächlich eine Sache ist, die an deine Persönlichkeit gehen muss. Gerade wenn wir da Vertrauen schaffen wollen, wenn wir die Verankerung der Klasse wiederherstellen wollen, dann müssen wir auch sehr viel vorleben. Es geht darum, Ja. tatsächlich das Alltagskulturelle und so eine revolutionäre Kultur in unseren Personen darzustellen, sodass das glaubhaft wird einerseits und andererseits auch einen Vorbildcharakter einnehmen kann. Und zum Vorbildcharakter gehört natürlich auch andersrum, niemals damit fertig zu sein, das zu reflektieren und im Zweifel auch wieder zu hinterfragen, wie man auftritt. Ja. Auf jeden Fall. Also wir hatten auch schon irgendwelche Sachen, wo wir gesagt haben, ey, wir probieren das aus, dann hat es nicht funktioniert und 2 Jahre später haben wir wieder gesagt, okay, jetzt machen wir es doch und jetzt funktioniert es auf einmal super gut. Also immer weiter reflektieren und schauen, flexibel sein, was ich ja meinte. Ja, also das ist ein stetiger Prozess, mühevolle Kleinarbeit und Reflexion hört nie auf. Mich würde trotzdem auch nochmal der Blick nach vorne interessieren, also ein bisschen der Perspektive. Gut, Kommunisten haben keine Glaskugel, ist häufig nicht so beliebt, die Frage. Und trotzdem würde mich das interessieren, wenn ihr mal überlegt, so, was weiß ich, in 5 Jahren oder in 10 Jahren, was stellt ihr euch da vor? Was sind so eure Ziele? Was wäre so ein Wunsch, ein realistischer Wunsch, was bis dahin passiert sein soll? Also, Das ist eine schwere Frage. ich meine, ne, man kann so, ich glaube, ganz wichtig ist an der Stelle zu sagen, oder andersrum, in den Stadtteilen würde ich sagen, in 5 Jahren sollten wir ein realpolitischer Player sein, an dem keiner vorbeikommt. So, das ist unsere Vorstellung von Gegenmacht, dass wir einerseits Sachen verhindern können, andererseits auch einfach so eine Art, Sachen auch neu so aufzubauen. ein Vorgriff auf sozialistische Demokratie schon, also indem man auch selber Sachen setzen kann und sozusagen nur etwas behaupten kann für sich. Andererseits kann es keine Vision nur für die Stadtteilarbeit alleine geben. Also ich glaube, wenn wir da von außen, und das ist vielleicht auch verständlich, wir haben angefangen mit Stadtteilkomitees, wir haben ein langes Konzept darüber geschrieben, aber keineswegs würden wir uns jemals beschränken darauf, dass wir sagen, Gegenmacht findet nur im Stadtteil ihren Aufbau oder so. Genau, also Ja, es bitte. ist, ja, es ist nicht nur im Stadtteil angedacht. Also auch im Konzept revolutionäre Stadtteilarbeit erwähnen wir kurz, dass es sozusagen nicht nur eine territoriale Gegenmacht geben soll, sondern es soll auch auf kultureller Ebene eine Gegenmacht geben. Also Sportvereine, Konzerte haben wir ja erwähnt, aber auch medial. Und aber auch, dass wir die Arbeit in den politischen Widerstandsbewegungen auch als einen Teil von einem Aufbau von Gegenmacht ansehen. Und dass diese Teile halt alle zusammengehören müssen und wenn man alles einzeln betrachtet, es nicht ausreichend ist. Und dass natürlich auch nochmal all das, um den großen Bogen nochmal zu drehen, halt auch in den Aufbau einer Organisation einfließen soll. Genau, das ist, aber das ist kein Learning, was wir jetzt durch einen Fehler als BDK gemacht hätten, aber durchaus andersherum sozusagen die große Aufhebung der zentralen Selbstkritik der Linken vorher gewesen ist, die wir mit dem BDK versucht haben. Also zum Beispiel, ne, viele andere Projekte, es gibt auch schon lange Stadtteilarbeit, aber das, oft passiert es dann, dass es zu so einer von vielen Stadtteil-Innis wird. Oder sehr viele Teilbereichskämpfe, die in der Linken immer wieder geführt wurden. Das große Problem ist, dass du dich dabei verrennst und parallel zueinander arbeitest, überhaupt nicht die Wirkmacht entfalten kannst, die es braucht, um an den Verhältnissen was zu rütteln, was gerade jetzt noch dringender wird, auf jeden Fall. Die zentrale Organisation, die eine gemeinsame Strategie ausgibt, in der sich die fortgeschrittensten politischen Elemente sammeln, das ist was, an dem wir arbeiten müssen. Wenn irgendwas von dem, was wir tun wollen, Entschuldigung, irgendwas von dem, was wir tun, Erfolg haben soll. Ja, und vielleicht auch nur als Ergänzung, weil wir berlinweit nur arbeiten. Unser Ziel ist natürlich nicht, dass wir sagen, ey, wir machen den Sozialismus in Berlin und gut ist sozusagen, sondern wir streben es schon an, eine bundesweite Organisation zu ermöglichen. Genau, das ist so die Parteifrage. Genau. Über die wird in der Bewegung viel diskutiert. Ich würde sagen, zu Recht, und ich glaube, es ist auch sehr erfreulich, dass das wieder auf die Tagesordnung gerückt ist. Es gab lange eine sehr große Angst davor, das überhaupt Das Wort zu anzusprechen. sagen. Genau. Es ist sehr erfreulich, aber andererseits würden wir sagen, eine Partei kann man eben nicht einfach nur sozusagen aus dem Entschluss heraus gründen, sondern es hat gewisse Voraussetzungen. Und so sehr wir sagen würden, das ist das Hauptziel, dem wir gerade nachstreben, ist es gleichzeitig so, dass das nichts bringt, das einfach nur aufzuschreiben oder zu gründen formal. Und dann hat man die paar Leute, die das sozusagen darstellen sollen, ohne eine gewisse Mindestverankerung in der Klasse, ohne die Möglichkeit und auch ohne die Erfahrungen, die man in der Arbeit, im Kampf mit der Klasse gemacht hat, wird da keine revolutionäre Kaderorganisation bei rauskommen, die den Namen verdient hat zu tragen und die auch bundesweit handlungsfähig genug ist, um die sehr große Rolle auszufüllen, die sie spielen muss. Ja, danke euch. Also ich finde, es stimmt einem auf jeden Fall optimistisch, vor allem wenn man an ja den ein oder anderen sogenannten Freiraum denkt, dessen Statik nur von Stickern zusammengehalten wird. Also es klingt ja bei euch wirklich ein bisschen anders. Ja, wo findet man euch denn? Also wo habt ihr denn überall Kanäle? Wo können die Leute euch finden und vielleicht auch ja mitmachen? Also, ich will Wir mal zählen aufzählen. auf. Wir haben eine Webseite, da kann man gut anfangen, würde ich sagen. Wer was über den Bund der Kommunistinnen, das heißt sozusagen die revolutionäre Organisation im Hintergrund wissen möchte, der geht auf kommunist-innen.org. Mhm. Da ist auch unter anderem, ich glaube, auf der letzten Seite von Aktuell das Konzept in ihre Stadtteilarbeit zu finden. Ist mit das Erste. Die hatten ein besonderes Design. Ach, die Webseite. Ich dachte, du meinst das Papier. Und wer was über die Stadtteilkomitees wissen will, geht auf. Der geht gerne auf Instagram oder Telegram. Da haben wir, also es ist einfach Stadtteilkomitee unterstrich und dann der Bezirk, also Lichtenberg, Neukölln oder Wedding. Genau, und da findet ihr die ganzen Monatsprogramme und vor allem, was auch ein guter Punkt ist, wo man uns finden kann, kommt gern in die Läden vorbei. Da freuen wir uns nämlich besonders darüber. Da könnt ihr auch checken, ob das, was wir erzählen, hier stimmt. Ja, das letzte Mal, als ich in Berlin war, bin ich, glaube ich, sogar an einem Laden vorbeigegangen und dachte, ob soll ich da reingehen, kennt mich ja keiner. Ich werde es auf jeden Fall mal machen, auch wenn ich kein Anwohner bin. Also ihr habt mein Interesse geweckt und ich glaube, viele, die das hören, sind auf jeden Fall auch inspiriert. Ja, wir danken euch erstmal für das Gespräch. Ja, sehr spannendes Projekt. Wir machen dafür und vielleicht auch noch andere Strukturen zu dem Thema. Wie gesagt, es gibt da ja verschiedene Konzepte und genau, wer weiß, vielleicht sehen wir uns mal wieder. Vielen Dank für die Einladung. Danke euch. Gerne. Danke euch. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.